Wolfgang Dabernick, ein beachtenswerter Sportler. Ich habe mir seine Homepage angeschaut und auf der Titelseite schreibt er da, der versehrten Radsport macht mir sehr große Freude. Durch ihn kann ich mich körperlich fit halten und somit mein Handicap leichter ertragen. Außerdem möchte ich durch meine Aktivitäten im versehrten Radsport anderen Menschen mit und ohne Behinderung zeigen, dass jeder durch Glauben und daraus entstehende Willensstärke Höchstleistungen erbringen und seine Lebensqualität verbessern kann. Waltraud Jäger hat mit Wolfgang Dabernick gesprochen. Auf seinen Radwegen ist Wolfgang Dabernick immer auch begleitet. Der Behindertensport auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Wolfgang Dabernick, haben Sie den Jakobsweg per Rad zurückgelegt. Was war da die Motivation dafür? War das nur sportlich? Nein, das war nicht nur sportlich, das war auch für mich und für meinen Freund Michael Kurz, der ein ähnliches Schicksal erlitten hat, war es auch eine Dankeswallfahrt. Weil für mich war diese Reise 15 Jahre nach dem Unfall und für mich 10 Jahre nach dem Unfall. Wir waren bei den Paralympics in Athen, waren wir Zimmerkollegen und da haben wir mal gesagt, wir müssen einmal irgendwann was machen, so eine Wallfahrt oder irgendwas als Danke, dass wir halt so gut aus diesen Unfällen ausgestiegen sind. Und diese Reise war eben eine Dankeswallfahrt. Sie waren beide mit dem Rad unterwegs, es war sicher auch strapaziös, es war weit. Wo war doch der Unterschied? Das Radfahren ist ja für uns beide sowieso kein Problem, weil wir fahren ja durch unsere Behindertenrennen und da sind wir eh ständig am Rad. Also von dem her ist es ist ja ständiges Erleben jeden Tag, nicht die Landschaft, dann man trifft ja die Leute, es ist jeden Tag eine andere Speisekarte, nicht Italien, Frankreich, Spanien, das sind ja Länder, wo ja kulinarisch auch sehr viel geboten wird. Und dann eben diese Erlebnisse in Lourdes, nicht? Wir waren ja einen Tag in Lourdes, haben so einen Gebets- und Besinnungstag gemacht und dann in Santiago noch einmal. Also das waren schon gewaltige Eindrücke und wenn man das dann schafft und eben 15 Jahre nach dem Unfall das erlebt, das gibt dann schon eine gewisse Kraft und mir hat das schon sehr viel bedeutet. Ist der Glauben irgendwann dazukommen oder hat es den immer gegeben? Na, den Glauben hat es bei mir immer gegeben und den wird es auch immer geben. Und der hat mir ja damals in der ersten Phase auch sehr viel Kraft gegeben nach dem Unfall, weil Erstdiagnose Querschnittlähmung, nicht das, mit sowas muss man ja auch umgehen. Und ich muss sagen, ich war da psychisch gar nie so am Boden und da hat man sicher der Glaube und auch natürlich meine Familie, meine Frau, Karin, nicht, ich habe ein halbes Jahr vorher geheiratet, sehr viel Kraft gegeben. Nicht? Und das ganze Umfeld und der Glaube dazu, das hat halt gepasst und durch das habe ich das wahrscheinlich auch viel leichter weggesteckt bzw. überstanden. 2750 Kilometer waren es am Jakobsweg. Es wurde auch gefilmt. Das kann man sich jetzt anschauen. Kötschach-Mauten TV mit dem Ingenieur Lipitzer und mit dem Günter Schreibmeier. Mit denen zusammen haben wir jetzt da so eine Filmpräsentation gemacht. Und wir haben ja da jetzt die in Kötschach schon fortgeführt, waren ja 250 Personen anwesend und die waren ja sehr begeistert. Und am 21. Mai um 19.30 Uhr machen wir es jetzt noch einmal im Gasthof Post in St. Lorenzen im Lesachtal, weil das ist ja die Heimat von Michael Kurz und wir hoffen, dass da halt auch sehr viele Zuschauer kommen. Wohin führt euer nächste Tour? Ich bin jetzt vermehrt wieder im Behindertenrennsport tätig, aber der Michi und ich, wir wollen heuer so eine Art kleinere Mini-Wallfahrt machen. Wir wollen nach Mariazell fahren, so 3 Tage. So eine Kleinigkeit zum drüberstreuen, oder? Ja, das machen wir mal so unter der Woche. Sonst, was ist so euer tägliche Trainingsstrecken? Geltal, Lesachtal, ich meine, unsereins hat ja schon mit dem Auto Schwierigkeiten, da fahrt ihr mit dem Radl, oder? Natürlich, Lesachtal, Geltal, Trautal, das sind schon unsere Haupttrainingsrunden. Die nächsten Stationen, Meisterschaften, wohin geht's in diesem Jahr? Ja, ich habe heuer sehr viel vor. Ich möchte mich eventuell noch einmal für die Paralympics in London 2012 qualifizieren. Und vorher Europacup-Rennen, die heißen jetzt B1-Rennen, das geht jetzt Ende Mai los in Piacenza, dann die Woche drauf in Gippingen in der Schweiz, fahre dann noch in Deutschland und in der Slowakei diese B1-Rennen und Weltcup-Rennen fahre ich in Spanien, nähe Madrid und in Kanada. Und in Kanada haben wir auch die Weltmeisterschaft. Und im Herbst ist dann, so wie die letzte Information ist, die Bahn-Weltmeisterschaft in Manchester. Medaillenwünsche, sagt man jetzt noch? Naja, wünschen täten wir uns schon eine, aber das lassen wir passieren. Das dabei sein ist einmal alles und wir werden das Möglichste geben. Was ist das Radlfahren nach dem ersten im zweiten Leben immer noch für Sie? Das ist das Größte. Das ist eine sitzende Tätigkeit, mit der man sehr schnell mit eigener Kraft vorankommt. Und für mich gibt es nichts Schöneres. Und Radlfahren wird immer mein Hobby und mein Sport. Und ja, mittlerweile ist es ja eh schon fast mein Beruf sein. Erzählt Wolfgang Dabernik aus Kötschach. Wie gesagt, am 21. Mai ist der Film vom Jakobsweg im Gasthof Post in St. Lorenzen im Lesachtal um 19.30 Uhr zu sehen.